Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch vor jeglichem Irrtum und vor dem Höllenfeuer und vor jeglicher Sünde bewahren. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, der zu einem Erfolg verleiht. Liebe Geschwister, gestern haben wir uns über einige Fatawa in Bezug auf die islamische Aqida unterhalten, das heißt über den islamischen Glauben unterhalten. Und ich hoffe, dass der eine oder andere daran erkannt hat, dass die Aqida nicht etwas Theoretisches ist, sondern Aqida ist etwas, was sehr direkt mit der Praxis zusammenhängt. Und die Aqida ist auch ein sehr spannendes Thema für die Leute, die gerne spannende Sachen hören. Ist also nicht nur etwas theoretisch Trockenes, sondern es ist eigentlich der Motor in unserem Herzen. Wer einen gesunden Glauben hat, der wird auch gesunde Handlungen an den Tag legen. Wer einen falschen Glauben hat, wird falsche Handlungen an den Tag legen. Derjenige, dessen Herzen erfüllt ist mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wird automatisch versuchen, seine Sunna alaihi salatu wasalam umzusetzen. Und derjenige, dessen Herzen etwas anderes ist, der wird sich nach der Bid'a suchen, wird nach Bid'a sich wenden oder nach anderen Wegen als den des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben uns gestern unter anderem unterhalten über das Thema Ruqya und über das Thema Gottvertrauen versus Ruqya. Ist das ein Widerspruch oder nicht? Und dann über das Thema Ursache und Wirkung, dieses Prinzip. Auf der einen Seite sollen wir auf Allah vertrauen, haben wir gesagt. Auf der anderen Seite ist von uns verlangt worden, auch zu handeln. Und wir haben uns ausführlich über diese Themen unterhalten. Heute vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Und wir wollen auch versuchen, wieder ein bisschen euch einzubeziehen. Also nicht nur, dass ich einfach nur rede, sondern auch versuchen, dass ihr auch ein bisschen was dazu antwortet. Und zwar, jemand hat einmal dem Gelehrten folgende Frage gestellt. Es heißt, darf man ein paar Verse des edlen Koran wie Ayatul Kursi auf das Ess- und Trinkgeschirr schreiben, um damit zu heilen? Darf man Koranverse wie zum Beispiel Ayatul Kursi? Ayatul Kursi, wisst ihr, ist die gewaltigste Ayah im Koran al-Karim. Das ist Ayah 255 al-Baqarah, wo Allah sagte, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diese Ayah. Und diese Ayah ist zweifellos ein Heilmittel, wie der gesamte Koran Karim ein Heilmittel ist. Und jetzt stell dir vor, du schreibst es auf dein Geschirr, damit du davon isst, damit du dadurch geheilt wirst. Ist diese Sache eine religiöse Sache, die in Ordnung ist oder nicht? Wer kann mir sagen, bevor die Frage mit Ja oder Nein beantwortet, was haben wir gestern über die Einteilung der dieser Prinzipien Ursache und Wirkung gesagt? Wir haben gestern lange darüber gesprochen, dass es gibt auf der einen Seite die Heilung und da gibt es Ursachen dafür, dass man geheilt wird. Und welche Fälle haben wir dabei unterschieden? Welche zwei oder drei Fälle gibt es? Und danach kommt die Frage zu diesem Thema. Bitte schön. Jazakallahu khair. Die Antwort perfekt. Wir haben gesagt, um zu wissen, dass etwas ein Heilmittel ist, eine Ursache für Heilung ist, dann dafür gibt es genau zwei Wege, zwei gesetzliche Wege. Ja, der eine ist, dass wir das durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran oder in der Sunna bemittelt, mitgeteilt bekommen haben. Wie zum Beispiel haben wir gesagt, der Prophet a.s. hat gesagt, Al-Habbatu Sauda Dawa'u min kulli da. Das heißt, der Schwarzkümmel ist ein Heilmittel gegen jede Krankheit. Diese Sache wissen wir durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder haben wir gesagt, der Honig oder anderes. طيب oder der Koran al-Karim eben und dass man damit mit Nafs wie heißt es auf die Wunde liest oder ähnliches. Das haben wir gesagt, das sind religiös bewiesene Heilmittel. Und das zweite sind die empirisch nachweisbaren. Das heißt, das hat man herausgefunden durch Labortests, durch Forschung. Das ist das, die heutige Medizin, kann man sagen. Die Medikamente, die verkauft werden, sie durchgehen eine Phase von ungefähr 10 Jahren, wo sie Experimente machen, erstmal bei Tieren und dann irgendwann mal mit Menschen. Und dann wird ein Medikament im Laufe der Zeit zugelassen, weil man herausgefunden hat, dass es durch Allahs Erlaubnis dadurch zur Heilung kommt, wenn man dieses Medikament benutzt. Die dritte Art ist eben die ungesetzliche Art. Und jetzt haben wir, wer kann mir sagen, das Beispiel, das wir jetzt gerade erwähnt haben, in welche dieser drei, also die zwei gesetzlichen und die ungesetzliche, in welche dieser drei Kategorien fällt es rein? Und vielleicht kann die Person noch ein bisschen mehr sagen, was wir darüber gesagt haben. Ja, ist ja der Einzige, der gestern da war, aber noch ein anderer da. Ja. In welche der drei Kategorien? Bismillah, wenn er das war. Du sagst in die dritte, das heißt in die ungesetzliche Kategorie. Okay? Kannst du das begründen? Barakallahu fi. Jazakallahu khairan. Das ist die einfache Antwort darauf. Und deswegen, man kann, also weder das, ist es überliefert im Koran, das Sunna, dass man sowas auf Essgeschirr schreibt, noch ist es überliefert, noch ist es nachgewiesen worden, dass so etwas heilende Wirkung hat. Und deswegen fällt es in die ungesetzliche dritte Kategorie. Und was wir nämlich gesagt haben in Bezug auf die Meinungsverschiedenheit, wenn es um die Ayat des Koran Karim geht, da haben wir gesagt, liebe Geschwister, das ist, wenn man das zum Beispiel aufhängt, das haben wir gesagt. Wenn es aufhängt, die Ayat, da haben wir gesagt, gibt es manche Gelehrte, die das erlaubt haben. Gibt es. Okay? Egal, ob es viele oder wenige sind, spielt für uns keine Rolle. Aber es gibt manche, die das erlaubt haben. Aber auch da haben wir gesagt, richtigerweise, wenn das eine Sache wäre, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt bekommen hat, dass darin Heilung liegt, dass man eine Ayat auf die Wand schreibt zum Beispiel, dann hätte er uns das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, es ist nicht fair, dass der Prophet ﷺ solch eine Information bekommt, die wertvoll ist. Du brauchst ja nichts machen, nur einmal schreiben, dann hängt's. Und er sagt es uns nicht. Okay? Das ist nicht fair. Das gehört nicht zur Überbringung der Botschaft. Deswegen glauben wir fest, dass das eben keine Form des Heilmittels ist, weil eben der Prophet das nicht gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. In diesem Fall jetzt aber gibt es eine kleine zusätzliche Sache, die wir uns ein bisschen verinnerlichen sollten. Und deswegen ist die Antwort der Gelehrte hier und sagt, wir müssen wissen, dass das Buch Allahs, Azza wa Jal, gewaltiger und edler ist, als dass es auf diese Weise verachtet werden dürfte. Das ist eine Art Geringschätzung, das ist eine Art Verachtung für den Koran Karim, wenn man ihn so behandelt, dass man es auf die Art und Weise macht, wie es der Frage gestellt worden ist. Wie kann eine gläubige Seele damit einverstanden sein, dass das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala und der gewaltigste Vers im Buch Allahs, nämlich Ayat al-Kursi, auf Trink- oder Essgeschirr geschrieben wird und verachtet wird? Und es wird im Heraushauen geworfen. Und vielleicht spielen damit die Kinder. Und vielleicht wird es dadurch dreckig. Und deswegen sagt, diese Tat ist zweifellos verboten. Also nicht so wie das Aufhängen von Ayat. Das ist zweifellos verboten. Und jemand, der solches Geschirr bei sich hat, muss diese Ayat beim Hersteller entfernen lassen. Ist dies nicht möglich, dann muss man an einem reinen Ort ein Loch graben und es dort vergraben. Es allerdings so verachtend zu behalten, während die Kinder davon trinken, damit spielen, mit dem Koran auf diese Weise zu heilen, ist eine Form, die nicht über die uns vorausgegangen rechtschaffen Menschen überliefert worden ist. Tayyib. Dieses Prinzip, dass es verboten ist, weil es eine Art Verachtung ist für den Koran Karim, darauf wollen wir noch ein bisschen aufbauen. Dazu gehört, liebe Geschwister, vielleicht habt ihr das hier und da mal gehört oder gesehen, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Arten, wie die Leute heutzutage das machen. Nicht unbedingt mit dem Geschirr, aber auf andere Art und Weise. Zum Beispiel, was machen sie? Eine sehr bekannte Sache, sie machen den Koran al-Karim als Klingelton für ihr Handy. Sie machen den Koran al-Karim als Klingelton für ihr Handy. Und das ist zweifellos auch eine Art Verachtung für diese Ayat des Koran Karim. Ja? Und der Beweis dafür, der Koran Karim, liebe Geschwister, wurde nicht herabgesandt, damit man erinnert wird, wenn jemand einem telefonieren will. Und der Koran Karim ist dafür da, dass man ihm zuhört. Und willst du mir sagen, dass jedes Mal, wenn die Ayah vorgespielt wird, dass du die verinnerlicht, was dort gesagt wird? Das ist ein Klingelton geworden. Das heißt, diese Ayah hat für dich gar keinen Wert mehr. Es ist nur eine Erinnerung geworden, weil jemand anrufen will. Und zweitens, die Ayah wird dann mittendrin abgebrochen. Wenn man abhebt. Du wirst ja wohl kaum die Ayah zu Ende anhören und dann erst abheben dein Telefon. Okay? Und das Gleiche gilt nicht nur für Quran Karim als Klingelton, sondern auch für Dua. Manche machen ein Dua als Klingelton. Das ist auch eine Art Erniedrigung und subhanallah, jeder Mensch weiß, dass das keine Hochachtung ist vor solchen Gedenken für Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gleiche, was ich auch mal erlebt habe, ist bei Fahrstühlen, wenn man den Fahrstuhl fährt, dann wird eine Ayah zum Beispiel gesagt, Subhanalladhi sakhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin. Okay? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ein Dua, den man spricht, wenn man auf sein Gefährt aufgestiegen ist. Damals das Kamel oder der Esel oder was auch immer. Und heutzutage vielleicht das Auto oder das Flugzeug. Und der Fahrstuhl meinetwegen auch. Aber dass man so etwas so einbaut, man drückt auf Etage 3 und dann fängt es an zu spielen und dann, wie gesagt, auch je nachdem, wo du ankommst, dann wird es einfach abgebrochen mittendrin. Das ist eine Art, subhanallah, yani lächerlich, kann man sagen, lächerlich. Oder was es auch gibt, bei manchen Geschäften, wenn du die Tür öffnest, da sagt ein Ton, zum Beispiel, Gedenke Allahs oder Subhanallah oder Alhamdulillah oder ähnliches wie diese Art, ja. Wie heißt es, oder was auch in diese Kategorie kommt, was auch von manchen Gelehrten explizit erwähnt worden ist, ist, wenn man ein Geschäft zum Beispiel eröffnet, Schiffer, du hast ein Geschäft, und dann ist ja eine sehr wichtige Sache der Geschäftsname, der Name deines Unternehmens. Und was machen manche Leute? Makka, ja? Medina. Und dann noch, und das alles natürlich absolut, subhanallah, das ist so eine Verachtung für die islamischen Sachen, ja, Kaaba, ja, Al-Hajar al-Aswad, ja, weiß nicht was, irgendetwas, warum, was will er erreichen? Er will verkaufen. Er nutzt die Religion und die Heiligtümer, wenn man das so sagen kann, die wertvollen Sachen und nutzt er aus, für was? Um sein Business voranzutreiben, ja, und er will den Leuten sagen, oder Halal Food oder weiß nicht was, ja. Und da will den Leuten, in Wirklichkeit verkauft er manchmal Müll. Also manche verkaufen wirklich Müll. Müll. Also das ich habe das selbst gesehen auf manche Packungen von Nahrung, das ist kein Problem, dass man das sagt, ja, wo das verkauft wird als Halal Fleisch, ja. Und ich will nicht sagen, dass Haram Fleisch ist, nur das Problem ist, es ist gar kein Fleisch, ja, weil das ist Separatorenfleisch. Auf einer Packung habe ich das mit eigenen Augen gesehen, da stand drauf 70% Separatorenfleisch. Wisst ihr, was heißt Separatorenfleisch? Das ist alles nur kein Fleisch. Das ist alles nur kein Fleisch. Und dann, was mit den 30%? 30% sind Gewürze. Damit du denkst, dass die 70% Fleisch sind. Okay? Und dann wird es verkauft als Halalfleisch. Also wenn das kein Betrug ist, also das ist haramer als das, was die Kuffar teilweise machen. Ja? Weil er legt dich auch noch rein. Der Kafir sagt dir, das ist Schweinefleisch. Wenn du es kaufen willst, kaufst. Aber dein Bruder betrügt dich. Er sagt dir Halal Food, ohne die Firma zu nennen, und verkauft das einfach. Ja? Und das ist eine Katastrophe. Aber warum? Weil es geht um Geld. Und man benutzt wieder irgendwelche islamischen Namen, um etwas nur zu vertreiben. Und das gehört alles in die gleiche Kategorie. Weil das ist, was wir verstehen wollen als aus Prinzip, aus dieser Fatwa des Gelehrten, dass es eben nicht nur um die Koran-Ayat geht, die auf ein Geschirr geschrieben werden. Es geht einfach darum, dass solche Sachen verachtet werden und solche Sachen keine wirkliche Heilung sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und dann hier erkennen wir eine sehr schöne Sache. Und zwar, wenn man den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam verlässt, dann kann es passieren, dass man nicht nur etwas, eine Sunna falsch umgesetzt hat, verlassen hat, sondern sogar, dass man etwas macht, was der Sunna entgegenwirkt. Also man will was Gutes machen, man macht sogar etwas Schlechtes. Weil es kann sein, ich mache die Sunna nicht, ich mache aber auch nichts Schlechtes. Ja? Ich mache die Sunna, ich unterlasse einfach eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn ich auch noch die Sache unterlasse und was anderes mache und denke, das ist gut und in Wirklichkeit ist es schlecht, mag Allah uns noch bewahren. Weil das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht das Geschenk in diesem Moment gegeben hat, dass du die Wahrheit als Wahrheit erkennst. Sondern du denkst, es ist was Gutes, es ist aber was Schlechtes. Du bist blind. Okay? Und das ist die Blindheit des Herzens, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Die nächste Frage lautet, und die können wir jetzt auch beantworten mit dem, was wir gelernt haben. Und deswegen, manchmal wundert man sich, mashallah, die Gelehrten, yani, wie viel Wissen sie haben und so, und das auch die Wahrheit ist, so, zweifellos. Nur, musst verstehen, du musst die Grundprinzipien verstanden haben, denn natürlich spielt es keine Rolle mehr, ob man dich fragt, ob man, auf die Art und Weise heilt oder auf die andere Art und Weise heilt. Deswegen, die darauf folgende Frage können wir in einem Satz mehr oder weniger abwickeln. Und zwar lautet, darf man einen Armreif anziehen, um Rheumatismus zu heilen? Ja. Auch hier, das ist das Problem. Der Bruder hat vorher geantwortet, jetzt kann ein anderer Bruder antworten. Wenn jemand dich fragt, ist das erlaubt? Oder nochmal an das Auge denken, das manchen Geschäften zu sichtbar ist, um dich schützen vor dem bösen Blick. Das Gleiche ist hier. Was ist das Urteil darüber und was ist der Beweis dafür? Ganz genau. Das heißt also, und denkt dran, was wir gestern gesagt haben, das Problem ist was? Der Mensch sagt jetzt in diesem Fall, dieser Armreif ist eine Ursache, ist Grund zur Heilung. Und das ist, was der Gelehrte gestern gesagt hat, als eine Form des kleinen Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Ja? Weil du dich auf die Ebene Allah subhanahu wa ta'ala stellst, indem du, in welchem Aspekt, dass du etwas als Ursache für eine Heilung erklärst, was aber nicht der Fall ist. Dieses Recht hat Allah subhanahu wa ta'ala und du lügst eigentlich, indem du so etwas sagst und behauptest und du hast dafür keinen Beweis. Ja? Und das ist eine fatale Angelegenheit. Und deswegen gibt es in manchen Überlieferungen, als der Prophet a.s. sowas gesehen hat, in der Hand von manchen Leuten, hat er gesagt, zieh das aus, denn wenn du stirbst, während du so etwas bei dir hast, wirst du niemals erfolgreich sein. Wenn du stirbst und du hast sowas bei dir, wirst du niemals erfolgreich sein. Und deswegen, damit wir auf Nummer sicher gehen, haben wir gesagt, das Gleiche gilt auch, wenn jemand Koran al-Karim sich auch anhängt, um den Hals oder in sein Kissen oder wie auch immer, oder manche sogar im Auto. Manche machen das durch als Verzierung, als Schmuck. Okay? Aber das ist auch nicht gut. Warum? Weil ihr sollt immer euch vorstellen, liebe Geschwister, stell dir mal vor, irgendein Gelehrter, den du sehr gerne magst. Eine berühmte Persönlichkeit, die für dich eine Person ist, subhanallah, sie ist wirklich für dich wie ein Vorbild. Und du hast das Gefühl, mashallah, ich wüsste so viel wie er über die Religion Allahs, subhanallah. Und dann stellst du dir vor, dass diese Person, dieser Gelehrte, den du in deinem Kopf hast, er würde das machen. Okay? Er würde das machen. Er würde auch haben und würde das so in seinem Auto aufhängen oder etwas anderes machen, wo du dir nicht sicher bist, ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung. Und dann sehr oft kommst du sehr schnell zum Ergebnis, dass die Sache nicht in Ordnung ist. Weil mindestens ist die nicht in Ordnung, weil wenn du Vorbild bist für andere, dann sollst du mit gutem Beispiel vorausgehen. Und das macht die Person in diesem Fall eben nicht. Weil wenn ich sehe, es gibt eine Begebenheit, ein Mann hat einmal Sheikh Abdulaziz eine Frage stellen wollen. Rahimahullah, gestorben ist. Wollte ihm eine Frage stellen, ob man, wenn man den Adhan verpasst hat, ob man dann den Adhan nachsprechen soll. Okay? Weil normalerweise der Muadhin spricht und du sagst ihm nach. Okay? Aber was ist, wenn er den Adhan ganz zu Ende gesprochen hat und du hast das nicht währenddessen sagen können, weil du am Telefon warst oder ähnliches. Okay? Und der Mann hat die Frage stellen wollen, hat den Gelehrten aber am Telefon gesehen. Und der Gelehrte hat telefoniert, während der Adhan war. Also so die Situation, die er eigentlich wollte. Und nachdem der Gelehrte mit dem Telefongespräch fertig war, hat er den Adhan nachgesprochen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und so weiter. Also hat es also gemacht. Hat er gesagt, خلاص, ich habe meine Antwort schon bekommen, Salam alaikum. Okay. Hat er ihn gar nicht mehr gefragt. Aber stell dir mal vor, wenn der Gelehrte nicht nach Sunna leben würde, dann die Leute werden etwas kopieren von ihm, denken, es ist Sunna, es ist aber keine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, genau die Leute, die Vorbild sind, die müssen noch mehr aufpassen auf solche Sachen, möge Allah euch und uns beistehen. Und Allah ta'ala a'lam. Tayyib. Dieses Thema mit Ruqya und Ursache-Wirkung ist an dieser Stelle fertig. Wir würden jetzt zu einem anderen Thema übergehen. Aber bevor wir zum anderen Thema übergehen, gibt es von eurer Seite zu diesem Thema, was wir gerade eben behandelt haben, Fragen? Bitte schön. Ja, das haben wir gesagt, das ist auch eine Art, das Gedenken Allahs zu verachten. Und solche Sachen sind nicht überliefert worden. Du kannst auch nicht sagen, dass es damals technisch nicht möglich war oder ähnliches. Weil es geht hier darum, alles Gute, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah bekommen hat, ja, das hat er uns mitgeteilt. Und wenn es darin, also es gibt eine sehr schöne Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, die wir immer vor Augen halten soll. Das ist eine sehr schöne Aussage. Und zwar, sie sagt aus, dass wodurch die ersten rechtschaffen geworden sind, ist das gleiche, wodurch auch die letzten rechtschaffen werden. Das, wodurch also die Sahaba radiallahu anhum zu sehr guten Menschen geworden sind, zu Vorbildern geworden sind. Wir haben das gemacht, diese Methoden, die sie benutzt haben, die gleichen sind diejenigen, die dich und mich rechtschaffen machen werden. Wenn wir rechtschaffen wollen, sein wollen, dann müssen wir genau den gleichen Weg gehen. Genau den gleichen Weg gehen. Ja? Natürlich, manchmal können die Mittel sich unterscheiden. Also wenn die Sahaba nicht Bücher gelesen haben, weil sie keine Bücher hatten, weil sie es direkt vom Propheten gehört haben, sallallahu alaihi wasallam, dann das schließt nicht aus, dass wir nicht Bücher lesen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Okay? Aber wir versuchen möglichst, diese Sachen einzuhalten. Aber ich bin überzeugt davon, dass solch eine Art ist eine Art Verachtung. Ist eine Art Verachtung. Ich sage nicht Haram, weil du hast gesagt, ist das Haram und so. Ich sage nicht Haram, weil Haram ist ein bisschen gefährlich, dass man über Allahs Religion so schnell sagt. Ja, aber das ist eine Sache, die mit Sicherheit keine gute Sache ist. Und wenn sie keine gute Sache ist, soll man sie unterlassen. Und gerade bei solchen Sachen wird man sich eh dran gewöhnen und wird davon kein großer Effekt da sein. Bitte schön. Wallahi, achi, ehrlich gesagt, dieser Adhan ist sowieso kein gesetzlicher Adhan. Das heißt also, dieser Adhan, wenn er abgespielt wird, man spricht ihm nicht nach. Man spricht einem Menschen nach, der Adhan spricht. Okay? Der Prophet sagte, إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ. Das heißt, wenn der Muaddin Adhan macht. Ja? Und nicht, wenn etwas abgespielt wird. Das heißt, hier ist ein Mensch, der Adhan macht. Dem spricht man nach. Ansonsten kann es halt nicht. Und diese Sachen, Man, wenn es um Erinnerungen geht zum Gebetszeit, subhanallah, reicht, wenn er einen Ton macht. Muss nicht ein ganzer Adhan abgespielt werden. Und, außerdem stört das auch manchmal, je nachdem, wo man ist. Und immer dran denken, man ist nicht immer an Orten, wo es sich ziemt, solchen Dhikr abspielen zu lassen. Ja? Und das kannst du vorher nicht absehen. Ja? Aber der Muaddin wird nicht an einem anderen Ort Adhan machen als bei der Moschee. Okay? Wallahu a'lam. Die letzte Frage. Ja, der Bruder hat zwei Sachen noch erwähnt. Einmal, dass man Koran auf Zettel schreibt und dann also das abwäscht und damit duscht. Und das andere, dass man auf Wasser liest und davon trinkt. Ja, das sind Methoden, wo manche Gelehrte gesagt haben, das ist ausprobiert worden und hat geholfen. Und deswegen, wenn ein vertrauenswürdiger Gelehrte so etwas sagt in Bezug auf den Koran al-Karim, dann darf man danach handeln. Aber Tatsache ist, dass wenn man die Überlieferungen einfach so macht, wie sie überliefert worden sind, man ist immer auf dem richtigen Weg und aus diesen zweifelhaften Sachen raus. Ja? Weil wenn der Prophet a.s. Seinen Enkeln zum Beispiel die letzten drei Suren des Koran Karim vorgelesen hat, um sie zu heilen, okay? Sag du mir wirklich, warum möchtest du was anderes machen? Warum? Es gibt keinen Grund. Warum denkst du jetzt, wenn du es anders machst, indem du es aufschreibst und dann abwäschst und dann das Wasser trinkst und so, warum denkst du, dass das besser sein wird, als was er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam? Also ich finde dafür keine logische Begründung, deswegen kann ich mich mit solchen Sachen überhaupt nicht anfreunden. Ich weiß, dass natürlich manche große Gelehrte das gesagt haben, okay? Aber du musst auch wissen, ja, weißt du, wenn ein großer Gelehrte eine Sache sagt, gibt andere Gelehrte sagen was anderes. Verstehst du? Deswegen im Endeffekt, du versuchst immer erstmal das zu machen und zu lernen, wie es genau überliefert worden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib. Eigentlich von der Reihenfolge her kommen jetzt noch zwei Themen, die ein bisschen länger sind. Und ich habe sie aber übersprungen, können wir für anderes Mal machen. Was wir auch jetzt inshallah ta'ala uns anschauen wollen, liebe Geschwister, ist ein Thema auf Arabisch, das heißt Ar-Ru'ya. Ar-Ru'ya. Ar-Ru'ya, liebe Geschwister, kommt von Ra'a. Ra'a auf Arabisch bedeutet sehen. Ar-Ru'ya ist die Sicht. Okay? Oder hier in unserem Kontext ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird. Das heißt also, wir befinden uns jetzt in einem Aqida-Aspekt, der edler ist, als man sich es vorstellen kann. Es ist das edelste in unserer Aqida überhaupt. Es geht um Allah azza wa jal. Und es geht um das größte und beste Geschenk, was ein Gläubiger sich erhofft. Dass er eines Tages, nachdem er durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, und Allah Azza wa Jal ihm verziehen hat, was er an Schlechtem gemacht hat. Dass Allah Subhanahu wa Ta'ala ihn eines Tages mit so viel Barmherzigkeit überschüttet, dass er ihm dieses Geschenk gibt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm zufrieden ist und dass er ihn Allah azza wa jalla sehen darf. Denn du musst dir vorstellen, der Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala jahrelang gedient hat und jahrelang sich für Allah eingesetzt hat und jahrelang sein Leben ausgerichtet hat für Allah subhanahu wa ta'ala, im Insgeheimen, im Offenkundigen gespendet hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Mensch, er will wissen, wer ist das, den er die ganze Zeit angebetet hat. Und deswegen ist es nichts Schöneres, Vorstellbares, als dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geschenk einem Menschen gewährt. Und dieses Geschenk ist ausschließlich für die gläubigen Menschen von den Kindern Adams gewährt. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu diesen Menschen gehören dürfen. Und das ist ein Geschenk der Paradiesbewohner für alle, für sie, bifadlillah, durch Alhamdulillah. Und das Problem, warum wird dieses Thema extra erwähnt? Dieses Thema ist für unsere Religion eine klare Sache, für unseren Glauben eine eindeutige Sache. Aber im Laufe der Geschichte gibt es immer Leute, die im Namen des Islam sprechen, und die Sachen sagen, die nicht mit der islamischen Aqida, dem islamischen Glauben vereinbar sind. Und sie haben Scheinbeweise. Was heißt Scheinbeweise? Das heißt, sie nehmen eine Ayah aus dem Koran und wenn man sie so betrachtet, gemäß der Interpretation von dieser Person, dann denkt man, ja, stimmt tatsächlich, könnte sein, er hat recht. Und in Wirklichkeit, er hat absolut Unrecht. Und es ist absolut falsch, was er sagt. Aber sie nutzen die Unwissenheit der Menschen aus. Das ist immer so gewesen. Das ist immer so gewesen. Du musst dir mal vorstellen. Ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, es gab eine Sekte in der islamischen Geschichte. Es ist eigentlich unglaublich lächerlich, wie manche Sekten überhaupt argumentiert haben. Ja? Aber es gab eine Sekte einmal, zur Zeit von Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Sie haben, Ali radiallahu anhu ist nicht nur ein Sahabi, okay? Er ist nicht nur ein Kalif sogar gewesen von den besonnenen, rechtgeleiteten Khulafa, die ersten vier, sondern er war sogar verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und er hat viele Errungenschaften und viele Sachen, Errungenschaften seiner wertvollen Laufbahn errungen. Wie dem auch sei, diese Person, da kommt jetzt plötzlich, und natürlich gelehrt und kennt sich in der Religion aus und weiß nicht was, jetzt kommt plötzlich und verheiratet mit der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch noch, er ist Schwiegersohn und Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er ist eine Person, die auch mit ihm viel zu tun hatte. Okay? Jetzt kommt eines Tages irgendwelche Personen und schmeißen ihn aus dem Islam raus. Okay? Das ist nicht normal. Ja? Ich würde nicht akzeptieren, dass für mich, dass jemand kommt und mich einfach so rausschmeißt, ja? So grundlos, ohne mir zu reden und gar nichts, ja? Und die kommen und sagen ihm, du bist eigentlich kein Muslim. So, fertig. Okay? Und was ist die Begründung? Sagen sie ihm zum Beispiel eine Ayah aus dem Koran Karim, wo Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, ich sage das nur, um zu sehen, wie lächerlich das ist. Okay? Aber dieser falsche Gedanke hat sich verbreitet unter manchen Muslimen der damaligen Zeit und hat sie auf den Irrweg gebracht. Aber warum? Weil sie keine Ahnung haben, weil sie gar nicht lesen. Wenn sie lesen würden und ihren Kopf benutzen würden, würden sie sagen, aber das stimmt doch was nicht, was du sagst, stimmt doch gar nicht. Und so hat sie haben gesagt, hör mal zu, sinngemäß, es ist nicht in Ordnung, dass du Menschen unter Menschen urteilen lässt. Also so Richter sozusagen. Geht nicht, dass du Richter hast. Warum nicht? Ja, weil Allah sagt, subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, in al-hukmu illa lillah. In al-hukmu illa lillah bedeutet, kommt mehr als einmal im Quran vor, dass das Urteilen gebührt ausschließlich Allah. Oder das Regieren gebührt ausschließlich Allah. Oder das Bestimmen gebührt ausschließlich Allah. Und wenn es sagen gesagt und du lässt die Richter in deinem Staat fungieren und arbeiten, das ist nicht in Ordnung. Allah muss entscheiden und nicht die Menschen dürfen erst entscheiden. Das ist natürlich, was wollen sie? Also wie soll man sich das vorstellen jetzt? Also zwei Personen haben einen Konflikt, Mann und Frau. Okay? Und sie wollen jetzt ihr Problem lösen. Eine Lösung des Problems ist, dass man was macht, dass die Frau aus ihrer Familie einen Mann bestimmt. Und der Mann bestimmt aus seiner Familie jemanden und sie versuchen als Vermittler zwischen ihnen beiden zu Frieden zu stiften. Wenn das nicht in Ordnung ist, was soll man machen? Allah subhanahu wa ta'ala soll er das selbst machen, subhanahu wa ta'ala. Das ist natürlich eine falsche Vorstellung. Aber die ganze Sache ist aufgebaut auf was? Auf der Unwissenheit der Leute, die ihnen zugehört haben. Sie haben nicht gelesen. Ansonsten, dann kam natürlich Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala und hat mit ihnen diskutiert und hat natürlich einen Großteil von ihnen überzeugt, dass das falsch ist, was sie gemacht haben, weil sie einfach nicht gedacht haben, einfach blind gefolgt und mehr haben sie nicht gemacht. Das gleiche ist in Bezug auf Ar-Ru'yah. Ar-Ru'yah ist die Tatsache, wie gesagt, Ar-Ru'yah ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Paradies von den Gläubigen Menschen gesehen werden wird. Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Qiyamah, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Sie werden strahlen, während sie zu ihrem Herrn schauen. Eine klare und deutliche Botschaft aus dem Koran Al-Karim. Und die andere Gruppe von Menschen, die diese Sache geleugnet haben, und bis zum heutigen Tag gibt es Sekten, die diese Sache leugnen. Bis zum heutigen Tag gibt es Sekten, die sagen, Allah wird niemals gesehen werden. Ja? Und wir sagen das Gleiche, eine Person, die sowas sagt, Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dazu bringen, entweder dass sie Tauba macht, oder dass sie Allah tatsächlich niemals sehen darf. Weil jemand, der sowas sagt, verwirft Ayat aus dem Koran und authentische Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegt in einem Dua zu sagen, As'aluka ladhatan nazari ila wajhika al-karim. Das heißt, Ich bitte dich um den Genuss des Anblickes deines Gesichtes. Ich bitte dich um den Genuss des Anblickes deines Gesichtes. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wurde einmal gefragt, ganz klar, warum will das Herz des gläubigen Menschen, yani, sehnt sich danach? Er wurde eines Tages gefragt, werden wir, so klar, werden wir unseren Herrn am Tag der Auferstehung sehen? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, zweifelt ihr daran, dass ihr den Vollmond an einer wolkenlosen Nacht, also in der Mitte des Monats, also Mondmonats, ja, ihr wisst ja, der 13., 14., 15., man nennt sie die weißen Tage, Ayyam al-Bayd. Warum? Weil der Himmel da am weißesten leuchtet. Warum sagt man weißesten, hellsten und so? Weil die Augen, die können nicht Farben sehen bei Nacht. Okay? Und deswegen gibt's nur schwarz und weiß. Und deswegen ist alles hell weiß. So kommt's einem vor. Wie dem auch sei, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, zweifelt ihr daran, dass ihr den Mond an so einer Nacht sehen könnt? Gibt keine Wolken? Mitten im Monat? Sie sagt nein. Dann sagte er, genauso werdet ihr euren Herrn sehen. Genauso werdet ihr euren Herrn sehen. Und ihr werdet euch dabei nicht gegenseitig stören oder einengen oder wie man auch immer das übersetzen kann. Warum geht's? Es geht darum, wo ist der Vergleich? Und das ist auch ein Problem jetzt von manchen Menschen in der Geschichte gewesen. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dieser Hadith, das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren. Wie kann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ne, so sagen sie natürlich nicht, logisch, ja. Sie sagen, dieser Hadith, der kann nicht authentisch sein. Ja, warum nicht, achi? Weil, wie vergleicht er Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Mond? Also genauso wie du den Mond sehen kannst, wirst du auch Allah sehen können? La hawla quwwata illa billah. Die Person hat diesen Hadith nicht verstanden. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist eine fest verankerte Sache unserer Aqidah, dass Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Nichts gleicht Allah subhanahu wa ta'ala. Egal was du dir vorstellst, Allah ist nicht so, wie du in deinem Kopf denkst. Okay? Und das Problem ist, der Hadith, worum geht es? Es geht um die Tatsache, dass man ihn ungestört sehen kann. Wenn du zum Beispiel an irgendeinem Ort bist und du möchtest eine berühmte Persönlichkeit sehen, weil sie dort ist, okay? Was wirst du machen, um zu dieser Persönlichkeit zu gehen? Du wirst die Leute um dich wegdrücken und du wirst mit ihnen rangeln und du wirst versuchen, dich durchzudrängeln, bis du nach vorne kommst, damit du irgendetwas vielleicht sehen kannst ab und zu mal und dann läuft einer vor dir vorbei und dann siehst du wieder nicht und so weiter und so fort. Aber der Mond, jeder guckt nach oben, und das stört niemanden. Wir können auch die Menschen alle gleichzeitig schauen und keiner stört den anderen, richtig? Das ist der Vergleich im Hadith. Der Vergleich im Hadith ist genauso deutlich und einfach, wie ihr den Mond sehen werden könnt, wie den Mond sehen könnt, genauso einfach, wie ihr den Mond sehen könnt, genauso einfach werdet ihr auch euren Herrn subhanahu wa ta'ala sehen können. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith uns mitteilen wollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu diesen Menschen machen. Ist es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla im Wachzustand und im Schlaf gesehen hat? Ist es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla seinen Herrn im Wachzustand und im Schlaf gesehen hat? Er sagte, rahimahullah, dass er sallallahu alaihi wasallam Allah im Wachzustand gesehen hat, ist nicht korrekt überliefert worden. Ist nicht authentisch überliefert worden. Auch das, was über Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nämlich seinen Herrn mit seinen beiden Augen gesehen hat, ist auch nicht authentisch überliefert worden. Niemand kann Allah im Diesseits mit seinen beiden Augen im Wachzustand sehen, denn als Moses sagte, mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Rabbini, Rabbi, arini anzur ilayk. Genau das hat Moses verlangt, alayhi salatu wassalam. Da sagte Allah zu ihm, du wirst mich nicht sehen. Aber schau, du wirst mich nicht sehen. Gemeint ist in diesem Leben. Aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn in sich zusammensinken und Moses fiel bewusstlos nieder. Subhanallahi Azza wa Jal. Der Berg, liebe Geschwister, konnte dem Anblick seines Herrn, subhanahu wa ta'ala, nicht standhalten. Dieser Berg, der Allah sagt, wenn der Koran auf einen Berg herabgesandt worden wäre, dann würdest du ihn demütig sehen, khashi'an, mutasaddi'an min khashyatillah, und er würde in sich zusammenfallen, der Berg. Deswegen, warum ist das beim Propheten nicht passiert, sallallahu alaihi wasallam? Weil Allah ihm die Kraft dazu gegeben hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür geschützt hat. Und das gleiche ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, über Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er den Schleier seines Gesichtes aufdecken würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles, soweit das Auge reicht, verbrennen. Würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes, subhanahu wa ta'ala, alles verbrennen, soweit das Auge reicht. Und deswegen am Tag der Auferstehung, wer wird anders sein? Am Tag der Auferstehung, Allah gibt dem Menschen die Kraft. Allah gibt dem Menschen die Kraft, diesen Anblick standhalten zu können. Alhamdulillah. Und deswegen im Jenseits, die Sachen sind anders wie wir. Im Jenseits, du wirst essen können, trinken können, ohne dass du auf Toilette gehen musst. Ja? Und viele Sachen werden ganz anders sein. Möge Allah mich und euch zu diesen Menschen machen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung, die wir heute haben, zu einer dieser Sitzungen machen, in denen insha'Allah ta'ala unsere Sünden alle vergeben werden. Unsere ersten, unsere letzten, unsere großen, unsere kleinen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Und das ist insha'Allah auch der Fall in jeder Sitzung, die wir uns treffen. Die Bedingung ist eine einzige, liebe Geschwister. Die Bedingung ist eine einzige. Wer kennt sie? Ikhlas. Jazakallahu khairan. Ikhlas. Und das Problem ist, das ist das Schwierigste an der Sache. Das ist das Schwierigste an der Sache. Ich erinnere mich an euch immer wieder daran. Der Redner, gibt es genug Fitna für ihn. Okay? Aber auch derjenige, der zum Vortrag kommt, er kommt aus unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, er kommt aus Gruppenzwang. Ja? Seine Brüder kommen, schade, das ist auch nicht so schlimm, ja. Aber man kann ja auch seine Absicht korrigieren, nicht vergessen. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel gekommen bist, weil du dachtest, hier gibt's viel Geld oder so, keine Ahnung, dass du in der Sitzung bist und plötzlich gibt's nichts, sagst du, khalas, ich bleibe jetzt hier, fi sabilillah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die immer eine gute Absicht haben, insha'Allah ta'ala. Wie dem auch sei, unser Prophet, alayhi salatu wasalam, gemäß der korrekten Ansicht, hat seinen Herrn subhanahu wa ta'ala nicht gesehen. Also auch nicht in der Nacht, in der er zum siebten Himmel empor gestiegen ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich wollte jetzt wieder zu einem weiteren Thema übergehen. Bevor ich zum nächsten Thema übergehe, Frage, gibt es Fragen zu dem, was wir gerade eben gehört haben? Dass der Prophet Allah nie gesehen hat. Auch in Laylat al-Mi'raj. Auch in Mi'raj. Darüber gibt es natürlich, ich habe gesagt, das die richtige Ansicht. Aber es gibt natürlich manche Gelehrte, die anderer Meinung waren früher. Ja, es gab manche Gelehrte, die waren der Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Prophet ihn gesehen hat in dieser Laylat al-Mi'raj. Aber es gibt eine authentische Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gefragt worden ist: Hast du deinen Herrn gesehen? Hal ra'aita rabbak? Dann sagte er: Nurun anna ara. Nurun anara. Er sagte, das war Licht, wie hätte ich ihn sehen können? Licht, überall Licht, wie hätte ich ihn sehen können? Ja? Und das ist eine eindeutige Aussage, dass er eben nicht gesehen hat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah. Was war dieser? Wieso? Sidr al-Muntaha ist der Baum. Sidr-Baum. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, das war der nächstgelegene Ort zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das heißt nicht, dass er ihn gesehen hat. Und das war, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Laylat al-Mi'raj, in der Mi'raj-Nacht, die Himmelsfahrt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er war an einem Ort, an dem nicht einmal Jibril alaihi salatu wasallam vorgedrungen ist. Ein Ort so nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala, an dem er nicht einmal, und das, diese Mi'raj-Nacht ist ja einer der klaren und deutlichen Beweise, die jeder Muslim kennt, nur nicht jeder versteht es. Jeder Muslim kennt und dass er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist. Ja. Weil die ganze Reise, die er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Stell dir mal vor, die Reise einmal von Mekka nach Jerusalem und von Jerusalem in den ersten Himmel, Adam getroffen, dann den zweiten Himmel, den dritten Himmel, also Yusuf getroffen, Yunus getroffen und dann, Isa und Yahya getroffen, ja, und dann Musa und Harun und Ibrahim im siebten Himmel getroffen, okay, und yani die Reise, die ganze Reise und dann am Ende, damit er mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht und die fünf Gebete ihm auferlegt werden und dann die ganze Rückreise, das ist eine Entfernung, die kann man nicht in Worte ausdrücken. Weil alles, was wir heute hören von astronomischen Zahlen, Lichtjahren und so, das ist nichts im Vergleich zu der Strecke, die der Prophet zurückgelegt hat. Und all das, und dann sagst du mir am Ende, Allah ist überall. Verstehst du? Die Reise war dann umsonst. Die hätte auch zu Hause bleiben können. Hätte das Paradies in die Hölle, hätte er in einem Traum sehen können, das wäre erledigt gewesen. Ja? Aber die ganze Reise hat einen Sinn. Und zwar zu seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen war schon immer die Aqida der Muslime, schon immer, bis eine Gruppe von Menschen gekommen ist und abgeirrt ist in dieser Richtung, war schon immer der Glaube der Muslime, dass Allah oben ist. Wo oben? Ganz oben. Über dem siebten Himmel. Nicht in seiner Schöpfung, außerhalb seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Über, haben wir gesagt. Über seinem Thron. Ja? Diese Aqida ist deutlich und klar und unproblematisch. Weil du glaubst immer, laysa kamithli shay'u wa as-sami'ul basir. Du glaubst immer, nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Weil das Problem von diesen Sekten ist immer, dass sie sagen, wenn das so ist, dann ist Allah so und so. Wenn er, über seiner Schöpfung ist, dann ist er ja in einem Raum, der größer ist als er, so könnte er nicht da oben sein. Das ist ein riesiges Problem, weil Bruder, Allah ist nicht wie du und ich. Du willst mir da nicht sagen, Allah braucht einen Ort oder einen Raum? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist oben und wir sagen, er ist oben. Genau wie der Koran es gesagt hat, beziehungsweise die Sunna es gesagt hat. Wir fügen kein Wort hinzu und wir sagen aber auch nicht weniger, als da drin steht. Und so können wir nicht in die Irre gehen. Wenn du genau das sagst, was darin steht im Hadith, wie willst du in die Irre gehen? Ja? Aber ich will nur dieses Prinzip, das wollen wir richtig verstanden haben. Das Prinzip ist, die Leute denken immer, dass wenn du das so glaubst, dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala eine menschliche Eigenschaft gegeben. Und wir sagen nein. Haben wir nicht. Warum? Weil wir glauben immer, dass Allah nicht so ist wie der Mensch. Nicht so ist wie seine Geschöpfe. Er ist nichts, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Niemand ist ihm jemals gleich. Fertig. Diese Sache haben wir immer im Hintergrund, egal was wir sagen. Und das ist natürlich ein Thema für sich, das in dem einen der Themen behandelt wird, die wir ausgelassen haben. Wir wollen, liebe Geschwister, als letztes für heute, inshallah ta'ala, damit wir nicht euch zu sehr auf die Folter spannen, und dann am Ende, wenn es auf Fragen eingehen, es geht um den Glauben an die Engel. Nicht um den ganzen Glauben, um einen Teil des Glaubens an die Engel. Und zwar, die Engel, liebe Geschwister, sind eine der edlen Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal zeigt uns durch die Schöpfung der Engel, dass er über alle Dinge Macht hat. Und dass er erschaffen kann, was er will. Er hat dir Geschöpfe erschaffen, die perfekte Diener Allahs sind. Die Engel. Sie sind Allah niemals ungehorsam. Sie beten, ihr ganzes Leben ist ein Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, la yafturun, das heißt, sie werden niemals müde von dem Gebet. Der Prophet ﷺ sagte, es gibt nicht einmal eine Stelle am Himmel, die so groß ist wie eine Handbreite, an der es nicht einen Engel gibt, der entweder steht und betet, oder im Ruku' ist und betet, oder in der Niederwerfung ist und betet. Das heißt, der Himmel ist voller Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Diese edle Geschöpfe, das ist ein Beispiel. Allah sagt dir, wenn ich will, ich erschaffe perfekte Diener, das sind sie. Wenn ich will, erschaffe ich Diener, die mir Tag und Nacht ungehorsam sind. Al-Shaytan, Iblis und seine Leute. Und wenn ich will, erschaffe ich Leute, die dazwischen sind. Ja? Und das sind die Menschen und die Djinn. Nicht nur eine Schöpfung, sondern auch eine zweite. Damit du sehen kannst, Allah subhanahu wa ta'ala, seine Schöpfung ist vielfältig. Essen gibt es Arten, Schöpfung gibt es Arten, Fische gibt es Arten, Pflanzen gibt es Arten, damit du siehst, dass Allah azza wa jal allmächtig ist. Und dass du auch erkennst, an dieser Vielfalt, wenn Allah will, erschafft er zusätzlich noch eine andere Art von Geschöpfe, die er fürs Paradies vorbehalten hat. Subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns alle dazu machen. Und diese Engel, liebe Geschwister, der Glaube an die Engel ist ein interessanter Artikel in unseren Glaubensartikeln. Wir haben ja 6 Glaubensartikel oder 6 Säulen des Iman. Und einer davon ist die Engel. Und das ist schon der zweite von der Reihenfolge vom Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, al-Imanu billahi wa malaikatihi. Malaika. Malaika, liebe Geschwister, das Wort Malaika hat verschiedene Bedeutungen oder stammt von verschiedenen, kann verschiedene Herkünfte haben. Einmal bedeutet Malaika auf Arabisch Rusul, das heißt die Gesandten. Okay, das sind Gesandte Allahs, weil sie sind Botschafter Allahs. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt sie mit etwas, das sie in seinem Namen zu erfüllen haben. Das ist eine der Bedeutungen. Sie sind also Gesandte, Botschafter, Malaika. Eine zweite Herkunft aus diesem Wort ist, dass man sagt, auf Arabisch heißt Mulk das Reich oder das Königreich. Oder dein Mulk ist dein Besitz, dein Eigentum. Okay? Und der König heißt Malik, weil er eben regiert. Und Malik ist der Malik, alles diese 3 Buchstaben, weil er der Herrscher ist am Tage der Auferstehung, subhanahu wa ta'ala. Und die Malaika, diese 3 Buchstaben stecken auch darin, deswegen sagen manche, dass das Wort Malaika auch von diesem Malaka herkommt. Malaka heißt besitzen, herrschen, regieren. Warum? Weil der Malik, er herrscht und regiert in seinem Königreich, und der Malak ist der Engel. Malik ist der König, Malak ist der Engel. Und der Engel, er regiert auch im Namen Allahs. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel den einen Engel damit beauftragt, die Winde wehen zu lassen. Den anderen Engel damit beauftragt, den Regen zu bringen. Den nächsten Engel mit was anderem beauftragt und so weiter und so fort. Das heißt, diese Engel, sie regulieren hier, aber im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, und sie haben keine Kraft, außer durch die Kraft Allahs subhanahu wa ta'ala. Deswegen macht es keinen Sinn, dass man den Engel um Regen bittet, weil er hat gar nicht die Befugnis dazu, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Sogar die Sonne, die täglich auf und unter geht, sie hat jeden Tag Allah subhanahu wa ta'ala um Erlaubnis zu bitten, dass sie aufgehen darf und untergehen darf, weil sie unterliegt dem Befehl Allahs subhanahu wa ta'ala. Ja? Deswegen gehen wir direkt an die Quelle. Wir bitten direkt Allah subhanahu wa ta'ala darum, wenn wir etwas von ihm wissen möchten oder von ihm haben möchten. Es gibt ein Thema, was aber keine große Relevanz hat. Sie lautet, wer ist besser, der Beste der Engel oder der Beste der rechtschaffenen Menschen? Yani, mit anderen Worten, natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Edelste der Engel. Und den edelsten Engel, den wir kennen, ist Jibril, alayhi salatu wassalam, weil Allah, nicht weil er der Größte ist, nein, es gibt größere Engel als Jibril. Es gibt größere Engel als Jibril. Es gibt mächtigere Engel als Jibril. Aber, Jibril, es geht nicht um die Gestalt, Und es geht darum, womit Allah ihn beauftragt hat. Und wenn der Herr der Welten, subhanahu wa ta'ala, einem Geschöpf seine Worte anvertraut, die er an die Menschen übermittelt, dann genießt er bei ihm ein Ansehen, das kein anderes Geschöpf genießt. Stell dir mal vor, in diesem Leben, du möchtest einen Brief schicken von A nach B. Okay? Und du möchtest, dass kein Mensch davon was erfährt. Weil darin ist meinetwegen ein wertvoller Schlüssel zu einem Tresor oder darin ist Geld oder ein Scheck oder... Wie wirst du versuchen, diesen Brief von A nach B zu bekommen, dass kein Mensch davon mitbekommt? Wahrscheinlich wirst du selbst fahren und das abgeben. Okay? Einschreiben, weiß nicht was als Möglichkeiten es gibt. Ja? Aber beim Koran al-Karim war es ja auch so, dass es musste bewahrt werden, dass kein anderer vom Koran erfährt, von den Worten Allahs erfährt, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Und deswegen diesen Auftrag, den Jibril bekommen hat, alaihi salatu wassalam, ist ein edler Auftrag. Allah bezeichnet ihn im Koran als Ar-Ruhul Amin, das heißt der vertrauenswürdige Geist oder die vertrauenswürdige Seele, alaihi salatu wassalam. Tayyib, wie dem auch sei, eine der Antworten von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, war, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm seine Erbarmen, dass, weil es gibt manche, sagen, der beste Mensch ist besser als ein Engel. Warum? Weil der Mensch wird von Allah geprüft. Und der Mensch kann sein, dass er ins Paradies geht, kann sein, dass er in die Hölle geht. Das heißt, er hat eine Entscheidungsfreiheit und aufgrund derer wird er eben belohnt oder bestraft. Und wenn er sich freiwillig entscheidet, den geraden Weg zu gehen, dann wird er dafür belohnt. Und das ist besser als ein Geschöpf, das zwar bessere vielleicht Taten macht, insgesamt vollkommener ist, aber der auch so erschaffen worden ist. Also wo ist die Kunst darin? Ja, wenn du schon so gemacht worden bist, dann ist keine Kunst, dass du auch Allah Tag und Nacht anbetest. Weil wenn du es versuchen würdest, Tag und Nacht zu beten, du kannst das nicht. Aber der Engel wurde so gemacht. Deswegen, andere sagen nein, aber die Tatsache, dass die Engel niemals sündigen und niemals Allah ungehorsam sind und dass sie Tag und Nacht Dhikr machen, weist darauf hin, dass sie besser sind, weil der Mensch kann das nicht machen. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Frauen, dass sie, was die Religion, ihre Religiosität angeht, unvollkommen sind. Warum? Weil er sagte, ist es nicht so, dass ihr Frauen die Hälfte eures Lebens nicht betet? Und sagten doch, das ist die Unvollkommenheit eurer Religiosität. Ja. Tayyib, im Vergleich zu was? Im Vergleich zum Mann. Weil der Mann betet den ganzen Monat. Die Frau betet eben nicht den ganzen Monat. Okay? Deswegen ist ihre Vollkommenheit im Vergleich zum Mann nicht so vollkommen wie beim Mann. Ja? Oder anders ausgedrückt, angenommen, ein Mensch lebt 10 Jahre. 10 Jahre ist zu wenig, sagen wir, ein Mensch lebt 20 Jahre. Und ein anderer, sein Zwillingsbruder, lebt 30 Jahre. Okay? Und beide sind gleich religiös. Und beide machen gleiche gute Taten. Beide beten 5-mal pro Tag. Beide sind faul, was das Nachtgebet angeht. Beide fasten nur im Ramadan. Ja, nee, beide machen das Gleiche. Wer ist besser? Der 30 Jahre das gemacht hat? Oder der 20 Jahre das gemacht hat? Der 30 gemacht hat. طيب, stell mal vor, einer kommt und der 20 Jahre das gemacht hat und sagt, also ich finde das unfair. Ich finde das unfair. Ich sehe nicht ein, dass er besser ist als ich. Ach, das ist nicht deine Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm mehr Zeit. Das ist Allahs Geschenk für ihn. Okay? Das heißt, Vollkommenheit für dich ist, dass du deine 20 Jahre lang ausnutzt. Und Vollkommenheit für ihn ist, er seine 30 Jahre lang ausnutzt. Da kann er nicht im Nachhinein sagen, ich finde das unfair. Ja? Und das gleiche in Bezug auf die Frau. Ihre Vollkommenheit ist, dass sie natürlich in bestimmten Situationen ihre Gebete nicht verrichtet. Okay? Aber da kann sie nicht sagen, ist das unfair im Vergleich zum Mann. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, deinen Job auf die beste und vollkommene Art und Weise zu erfüllen. Sheikh al-Islam rahmatullahi ta'ala war der Ansicht, dass diese Sache relativ ist. Er sagte, im Hinblick darauf, woraus sie erschaffen worden ist, das heißt im Hinblick auf den Anfang, sagen die, ist der Engel besser. Weil der Engel wurde aus Licht erschaffen. Und der Engel, wie heißt es, ist sündenlos erschaffen worden. Und der Engel ist gehorcht Allah subhanahu wa ta'ala immer und ist kräftig und so weiter und so fort. Aber im Hinblick auf den Ausgang, so hat der Mensch einen besseren Ausgang. Weil der Mensch wird das Paradies genießen dürfen. Der gläubige Mensch darf das Paradies genießen. Und der Engel ist auch im Paradies, sie sind Diener. Sie sind Diener für die gläubigen Menschen. Ja? Sie zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die gläubigen Menschen besuchen werden und dass sie sie beglückwünschen werden, wenn sie im Paradies sind. Friede sei auf euch, weil ihr standhaft wart. Seht, wie herrlich ist der Lohn der Wohnstätte. Surat al-Ra'd, Vers 24. Ein Thema, was wir auch beim Tafsir erwähnt haben, ist ein interessantes Thema. Und zwar, wenn jemand dich fragen würde, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Dschinn und einem Engel? Was ist der Unterschied zwischen einem Dschinn und einem Engel? Gucken wir mal, wie viele Unterschiede, oder vielleicht gibt es ja keine Unterschiede. Gucken wir mal, wie ein paar Unterschiede zusammenkriegen. Jeder, der drankommt, wa alaikum salam, jeder drankommt, darf einen Unterschied nennen, ja? Einen Unterschied, Bismillah. Engel sind ja nur positiv. Dschinn kann ja beides. Okay, der Bruder sagt, Engel, ich wiederhole das, damit alle mitbekommen. Auch die im Internet dürfen auch diesmal ausnahmsweise jetzt mal kurz was schreiben, damit sie nicht einschlafen. Einmal, der Bruder sagt, Engel, sie sind immer positiv, was du sagst. Das sind immer gute Menschen, sie gehorchen immer Allah subhanahu wa ta'ala, gottesfürchtig. Und die Dschinn, unter ihnen gibt es gute und unter ihnen gibt es schlechte. Barakallahu fiik. Die Engel, die werden nicht geprüft, in dem Sinne, dass sie am Ende ins Paradies oder in die Hölle kommen. Ansonsten die Dschinn, natürlich, die werden auf die Probe gestellt, weil der Koran al-Karim ist genauso für die Dschinn, genauso wie er für die Menschen ist. Na. Genau, die Dschinn wurden aus Feuer erschaffen, die Malaika aus Licht. Weißt du das? Ja. Weißt du das? Ja. Was du gesagt hast, bist du dir da sicher? Ja, so habe ich es gehört. Ja. Ich meine, das ist richtig, dass Dschinn, sie können die Gestalt von Geschöpfen annehmen, sie können Gestalt von Menschen oder Tieren annehmen, ja? Deswegen, weil ich habe in der Geschichte von Suleiman, ne? Im Koran stand ja auch was drin, dass die auch sehr viel Angst, die hatten auch Angst von dem Suleiman. Die Dschinn meinst du jetzt, ne? Die Dschinn von Suleiman, der hat die auch am Ende eher ausgekürzt. Ja, und deswegen bin ich mir da sicher, dass die eigentlich im Geschäft und das unterscheidet sie auch wieder. Aber du kannst sagen, der Engel, als Jibril a.s. einmal zum Propheten ging, a.s., hat er auch in der Gestalt eines Menschen gekommen. Ach so, du meinst Umwandlung oder Reingehen. Ja. Aber auch der Dschinn kann als Gestalt kommen. Ah. Okay. Engel sind, Dschinn sind. Okay, aber diese Unter... War noch jemand? Nein. Er sagt, Engel können keine Kinder kriegen und Dschinn schon. Das klingt auch vernünftig, weil über Engel wissen wir das nicht. Und über Dschinn wissen wir, dass sie natürlich Kinder kriegen können. Weil Allah sagte, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ. Das heißt, wollt ihr ihn etwa und seine Nachkommenschaft zu Unterstützern nehmen, statt meiner, obwohl sie euch ein Feind sind. Ich glaube, das reicht. Diese Unterschiede reichen für uns, um die folgende Frage eben zu beantworten. Und zwar, ob die Dschinn ein Teil der Engel sind. Warum? Natürlich, diese Frage ist berechtigt. Warum ist die Frage berechtigt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim die Geschichte von Adam uns erzählt hat. Allah sagte zu den Engeln, und Iblis war bei ihnen. Okay? Allah sagte zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie warfen sich alle nieder, bis auf Iblis. Und normalerweise denkt man, dass derjenige, der ausgenommen wird, wer ist ausgenommen worden? Iblis. Okay? Alle warfen sich, alle Engel, außer Iblis. Manchmal denkt man, dass derjenige, der ausgenommen ist, von gleicher Art ist, wie diejenigen, von denen die Rede ist. Also es geht um Engel, ausgenommen ist Iblis, also denkt man, Iblis ist ein Engel, richtig? Und deswegen, diese Ansicht gibt es unter Gelehrten. Diese Ansicht gibt es unter Gelehrten. Und Abdullah ibn Abbas war dieser Meinung, radiallahu anhu. Und wir haben dann beim Tafsir darüber länger gesprochen, ja, aber das ist der Grund, warum diese Frage berechtigt ist. Okay? Und wir haben gesagt, aber diese Ansicht ist nicht eindeutig. Warum? Weil in der arabischen Sprache, und sie ist die Sprache des Koran, sagt man, جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارُهُمْ. Das heißt auf Arabisch, die Leute sind erschienen, bis auf ihr Esel. Die Leute sind gekommen, bis auf ihr Esel. Und das ist reines Hocharabisch. Und deswegen im Arabischen muss die Ausnahme nicht von gleicher Art sein, wie das, wovon die Rede ist. Und deswegen ist es nicht hundertprozentig so, dass wenn die Engel, wenn es heißt, die Engel haben sich niedergeworfen, außer Iblis. Deswegen muss Iblis nicht unbedingt ein Engel sein, sprachlich gesehen. Weil das ist ja der wichtigste Beweis. Okay? Zumal Allah in der anderen Ayah sagt, kana minal jinn. Allah sagt, er war einer der Jinn. Und natürlich gibt es auch gegen das eine Widerlegung. Aber wer davon mehr erfahren will, haben wir darüber im Tafsir mehr gesprochen. Der Gelehrte hier ist natürlich der Meinung, dass Iblis ein Jinn ist und kein Engel ist. Und dass er eine andere Schöpfung ist. Aufgrund dieser Unterschiede, die wir hier zusammen erwähnt haben. Außerdem auch sagt er, die Engel brauchen, wie die Gelehrten gesagt haben, weder zu essen noch zu trinken. Es ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er zu den Jinn, die zu ihm kamen, eines Tages sagte, لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا. Euch gehört jeder Knochen, über den Allahs Name ausgerufen worden ist, so werdet ihr viel Fleisch vorfinden. Deswegen wenn wir schlachten, dann wir sagen Bismillah, damit die Sache halal ist. Und automatisch, dein Bruder von den Jinn darf auch nur diese Art von Fleischknochen essen. Nur dein Bruder darf nur diese, Bruder von den Jinn meine ich ja, oder deine Schwester, darf nur diese Knochen essen, über die der Schächter Allahs Namen erwähnt hat. Okay? Und das weißt du auch, wenn sie essen und trinken, darum geht's entscheiden. Haben die Dschinn einen Einfluss auf die Menschen? Und wie kann der Mensch sich davor schützen? Natürlich besteht es kein Zweifel, dass der Mensch beeinflusst wird von den Dschinn. Und der beste Beweis dafür ist, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, يعني hat, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Das heißt, Allah hat diese Sura herabgesandt, damit wir Zuflucht suchen bei genau diesem Iblis. Das heißt, Iblis hat eine Möglichkeit, gegen den Menschen vorzugehen. Aber er hat eben eine Und das ist eben die sogenannte Waswasa, das sogenannte Einflüstern in die Herzen der Menschen. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, flüstert er viel ein. Wenn du dein Herz ihm verschließt, beziehungsweise wenn dein Herz erfüllt ist mit dem Gedenken Allahs und der Liebe zu Allah, dann hat er in diesem Herz keinen Platz. Aber die Realität weist darauf hin, es ist authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden, dass er manchen seiner Freunde erlaubt hat, zu ihren Familien während einer Schlacht zu gehen. Also während einer Schlacht, da war ein Sahabi, radiallahu anhu, der erst kürzlich geheiratet hatte. Und der Mann hat dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Erlaubnis gebeten, dass er doch bitte ihn befreien soll, dass er zurück zu seiner Frau gehen darf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Nabiur Rahma. Einer seiner Namen ist Nabiur Rahma. Das heißt, der Prophet der Barmherzigkeit. Und er hat ihm nicht verboten. Er hat gesagt, du darfst gehen. Was sah passiert? Als er nach Hause gegangen ist, sah er seine Frau an der Tür stehen, was ihm nicht gefiel. Damals, als den Arabern, wenn man die Frau vor dem eigenen Haus sah, war das ein böses Zeichen. Das heißt, es war ein sehr schlechtes Zeichen. Das heißt, es muss irgendeine Schande im Haus passiert sein, dass sie sich draußen aufhält. Und der Sahabi daraufhin hat, wie gesagt, sein Pfeil oder sein Schwert gezogen und wollte auf sie gehen, um sie zu töten. Aber sie hat zu ihm gesagt, Allah erbarme dich deiner, warte erstmal und schau erstmal bitte im Haus nach, was da ist, bevor du mich angreifst. Natürlich hat sie das nicht in dem stillen und schönen Ton gesagt, wie ich das gesagt habe. Auf jeden Fall ist er reingegangen, hat eine Schlange gesehen. Und dann hat er versucht, die Schlange zu töten. Und da heißt es in der Überlieferung, sie beide starben und man weiß nicht, wer sogar vor dem anderen gestorben ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Bewohner von Medina, dass wenn man eine Schlange dort vorfindet, dass man erst einmal dreimal diese Schlange anspricht und ihr sagt, dass ihr diesen Platz verlassen muss. Verlassen soll. Warum? Weil es kann sein, es ist ein Djinn. Kann sein, dass es ein muslimischer Djinn. Und wenn du das ihm sagst, dann er geht freiwillig weg. Aber wenn du das nicht machst, er wird sich wehren, wenn er ein Djinn ist. Und in diesem Fall hat er ihn getötet. Und deswegen kam es dazu. Ja? Und das weist darauf hin, und das ist eine entscheidende Sache, dass sie eine Gestalt annehmen, ja, und dass sie sich wehren können und dir Schaden zufügen können, sogar bis zum Mord, wie in diesem in dieser authentischen Überlieferung. Und dann hat er dann verboten, dass man eben die Schlangen tötet in den Häusern. Wallahu ta'ala a'lam. Deswegen, sie haben einen Einfluss und die Djinn haben auch die Möglichkeit, wenn wir sagen, die Djinn haben mich, dann meinen wir damit manche von ihnen, Teil von ihnen, Allahu A'lam, wir leben nicht in dieser Welt und wir wollen auch mit dieser Welt nicht viel zu tun haben, außer dass wir glauben, dass es gibt und wir schützen uns vor dem Übeln vor ihnen. Wir glauben auch daran, dass die Djinn in einen Menschen eindringen können und dass sie einen Menschen zum Wahnsinn treiben können, dass sie einen Menschen verrückt machen können. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die ist eine Tatsache. Es gibt Menschen, denen das passiert ist und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns davor vor solchen Sachen bewahrt. Weil das ist eine sehr schlimme Sache. Okay? Aber wir können nicht die Realität leugnen, nur weil manche Leute nicht daran glauben. Nee, wir glauben daran, weil es im Koran der Glaube verankert ist und die Realität hat es gezeigt. Und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam wissen wir das mit Gewissheit. Weil es gibt heutzutage auch wieder Menschen, die sagen, nee, ich glaube nicht dran. Unter Muslimen, sage ich. Sagen, nee, ich glaube nicht daran, dass ein Djinn einen Menschen eindringen kann. Nee, er kann. Nicht jeder. Und nicht in jeden. Aber es ist passiert. Und deswegen können wir solche Sachen nicht leugnen. Und wir werden das auch nicht leugnen. Aber wie schützt man sich davor? Der Schutz davor ist natürlich einfach. Der Schutz davor ist einfach für denjenigen, dem Allah den Erfolg dafür verleiht. Und zwar der Schutz davor ist, dass man morgens und abends Ayat al-Kursi liest. Dass man morgens und abends Ayat al-Kursi liest. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass jemand, der abends Ayat al-Kursi liest, beschützt wird durch Engel bis zum nächsten Morgen. Und wer morgens Ayat al-Kursi liest, wird beschützt bis zum nächsten Abend. Das Wort Abend, Entschuldigung, ist nicht die richtige, eigentlich die richtige Übersetzung. Das heißt im Hadith Al-Masa' und Al-Masa' fängt nach manchen Gelehrten nach Asr an, nicht abends, also nachmittags, und nach manchen Gelehrten sogar nach Mittag, das heißt nach dem Mittag tatsächlich. Ja, das ist Al-Masa' und As-Sabah ist eben am Anfang des Tages. Al-Masa' ist eben das Gegenteil von As-Sabah. As-Sabah ist am Anfang des Tages und Al-Masa' ist am Ende des Tages. Allah weiß subhanahu wa ta'ala am besten Bescheid. Möge Allah euch vielmals belohnen, liebe Geschwister, für Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala werden wir noch viele Stunden miteinander sinnvoll verbringen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Geschwister von gläubigen Brüdern sehe, die den Weg auf sich genommen haben, in die Moschee Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen, für nichts. Sie bekommen hier nichts, kein Essen. Oder vielleicht haben manche gedacht, geht heute essen, weil gestern gab es Essen. Also, die kommen, Alhamdulillah, nur um Allah aus Religion etwas zu hören und davon zu profitieren. Ich bin sicher, liebe Geschwister, dass dein Iman stärker wird und stärker wird und du selbstbewusster wirst und je mehr du an solchen Sitzungen teilnimmst, inshallah ta'ala. Ja? Deswegen versuch immer diese Sache. Ich weiß, die Fitna draußen ist groß und die Freunde, die versuchen einen davon abzubringen und ähnliches. Aber, lieber Bruder, liebe Schwester, denk immer daran, du hast sehr viele Sitzungen, in denen Allahs gedacht wird, verpasst. Was hast du stattdessen gemacht? Was hast du davon profitiert? Aber solche Sitzungen, vielleicht hast du heute eine Information gelernt. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Aber du wirst davon dein Leben lang, inshallah ta'ala, etwas haben. Möge Allah euch belohnen und segnen. Wa jazakum Allahu khairan. Jetzt von eurer Seite. Wenn es Fragen gibt, barakallahu.